Wahlmoment RTL. Background am Gespräch. An dem dir präsentiert vom Claude Zeimetz. Schöne guten Mittag. An mir begrüßen heute die Ombudsmann Claudia Monti bei uns am Studio. Guten Mittag. Guten Mittag. Die gelehrte Juristin hat 2017 den Posten vom Mediateur von der LDR überholt. Posten, den ihr Probleme zwischen Personen und staatlichen Verwaltungen, respektive Gemeinden, auch dafür zuständig ist, wie die Plätze zu kontrollieren, wo Leute angesperrt gehen, also notamment sonst mal Prison und Psychiatrie. Dazu steht eben mit Menschenrechten gehalten. Claudia Monti ist den dritten Ombudsmann hier im Land, der oft genannt für 8 Jahre, kommt an das letzte Jahr von ihrem Mandat. Oder ist da eigentlich etwas speziell für geholt? Ja, also eigentlich hältst du immer immens viel für, wenn du so aufhängst. Ich habe 8 Jahre, ich habe mir immens viel für geholt. Ich muss merken, dass 8 Jahre relativ kurz sind, und dass eigentlich ganz viele Sachen, die ich noch wollte machen, vielleicht nicht mehr während meiner Periode gemacht gehen. Das heißt, ich wäre ganz froh gewesen, von meinem Gesetz nachgeben, ob der jetzt gehen. Ich soll immer mein Gesetz, damit das am Funktionieren vom Ombudsmann, dass wir dort die Erweiterung von den Kompetenzen hätten. Ich wäre froh gewesen, wenn das Jugendschutzgesetz wirklich auf den Punkt käme. Ich hoffe noch immer, dass das irgendwie der Fall ist. Es sind Gesetze, wo ich indirekt immer zu tun habe, wie ein Tütelsgesetz, wo ich eigentlich keine Kompetenzen mehr viel am Ohr rufen, wo ich froh wäre, wenn das auch noch zum Pott käme. Da seht ihr, du musst schon etwas, was schnell du geht. Aber bon, ich meine, wir kriegen viel Mat. Du sind da eine ganz rutsche Sache, was du willst, aber mal schaffen. Eine Jugendprison wäre ich froh, wenn ich noch dabei wäre, für den noch ein bisschen zu appreciieren, für zu gucken, was ich da wirklich kann machen, weil ich viel Kontakt auch mit ausländischen Kollegen habe, wo ich mich austauschen, für Best Practices. Also ich meine, das sind so Sachen, wo ich so, okay, ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie hin. Das ist ja ein bisschen raus. Dir wäre du sicher, demandeur vielleicht auch, dass das Mandat kein verlängert gehen kann, ja? Wenn ich die 8 Jahre rausgehe, dann muss ich dann also so das ist gut oder schlecht. Am Anfang habe ich gesagt, 8 Jahre so lang. Wow. Ich werde natürlich traurig sein, wenn ich abhalte. Ich habe mich entre-temps ziemlich an die Materien herangeschafft. Ich habe ein gutes Verhältnis mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Wir sind eine kleine flotte Equipe, die Höhen und Tiefen erlebt hat zusammen und der Trace auch immens zusammen. Mehr auf der anderen Seite denke ich, dass es auch gut wenn es Leute sind, die relativ an einem regelmäßigen Rhythmus ausgetauscht werden. Du kriegst einfach einen gewissen Automatismus. Ich meine, das war der Grund, für was ich gesagt habe, ich habe im Moment als auf Kodobo, dass ich mal eine Pause. Weil du hast einfach verschiedene Reflexe, die du kriegst. Und du siehst da auch nicht schon um die dort in der Administration oder nicht schon um den dort Problem. Du gehst auf der einen Seite, aber hast du ein bisschen mit und du kriegst einen Automatismus, den nicht immer so gut ist. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal gut, wenn du Probleme hast, die auch mal ernst das vielleicht geguckt gehen. Und dann manchmal hat das doch den Grund hier im Land, wir sind ein kleines Land, das ich auch nicht kann. Ob der Fall ist oder nicht, sie haben da hingestellt. Aber es gibt dann eventuell auch gesagt, ja, sie sind sowieso Kollegen, Mann. Ne? Den einen ist schon Minister, 10 Jahre, hat das los, 12 Jahre Ombudsmann, das sind Kollegen. Wenn das vielleicht nicht so ausgeht. Und so kannst du aber sagen, dass die Proximität von den Leuten nicht immer vielleicht so gesiegt an der Funktion. Natürlich kennst du den anderen noch von 4 Funktion. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aber du meinst, sind wir alle gute professionell genug für die Unterschiede zu machen. Geht immer der Zeit mehr oder weniger diplomatisch. Du hast selber ein bisschen ungeschwärzt. Also das ist auch frustrant, wenn ich da gesagt habe, Leute anderen zwar, aber die Reklamationen, die wiederholen sich von Jahr zu Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es bekannt bin, für einen Diplomat zu sein. Also ich bin eigentlich echt ein, der ziemlich von der Lunge auf die Zunge ist. Das war ich als auf Code, das sind ich auch low. Das wird ändern, dass vielleicht du kriegst einfach eine andere Sicht, weil du auch mehr lehrst, gell? Denn der Ombudsmann ist ein Job, wo du all dabei lehrst. Und das ist das, weil du flott dabei hast. Du siehst aber auch anders an Sachen ran, wie du am Anfang vielleicht bist. Ich meine, ich gehe immer von dem Standpunkt vom Juristen aus, von der Code, den zum Beispiel Gesetze appliziert. Logisch ist ja auch teilweise, wie sie gemerkt sind. Ich sehe teilweise an Infrastrukturen ran, wo ich viel nicht dran gesehen habe, beziehungsweise schon als auf gute Prison vorgesehen gesehen, wenn ich auf Visite gegangen bin, logisch sind aber auch von der anderen Seite noch Probleme von der anderen Seite, selbst in der Psychiatrie. Und du gehst mal einen Klient in der Psychiatrie besichern, hast du Meinungen dazu, kannst aber auch mit dem Personal schweizen, mit den anderen Patienten schweizen. Also du kriegst einen komplett anderen Approach. Leonard, verstehst du mich schon? Leonard, verstehst du mich. Und dadurch ändert sich auch ein Diskurs. Hast du da irgendetwas für dich noch 7 Jahre überrascht? Es gibt vieles, was mich noch überrascht, nur 7 Jahre. Ich, am guten oder am schlechten, meine ich. Die zwei. Die zwei. Die überrascht mich, dass verschiedene Probleme immer rumkommen, dass verschiedene Gesetze noch über 20 Jahre, ich solle 20 Jahre, ich für gut 20 Jahre schon 2000 angefangen haben zu arbeiten, dass verschiedene Probleme immer rekurrent sind, wie mein glorreiches Jugendschutzgesetz, von dem ich gesprochen habe. Dass man dann immer... Dass sie immer deposiert. Dass deposiert. Das lange nicht gestimmt hat. Wir haben auch gesagt, bis den ersten Ziel wäre, bis den ersten 25 durchzukriegen. Fingers crossed, ich hoffe wirklich, dass es der Fall ist. Aber das ist etwas, was mich noch immer frappiert. Wir haben viele Materien, wo es um ganz viel menschliche Mise geht, wo man einfach keine Lösungen fanden. Da meinst du, aber okay, Reproche, weil das wird viel einfacher. Ich sehe sowieso eine von denen, die sieht, Reproche ist einfach, kritisieren ist einfach. Wenn du das kritisierst, sollst du vielleicht auch einen Gegenpropos bringen. Bei verschiedenen Sachen kann ich keinen Gegenpropos bringen, wo nichts nicht zum Beispiel. Dann ist selbst, wo ich keinen Gegenpropos kann bringen, ich will leider die berühmte Baguette Magique nicht, aber da ist etwas, was mich frappiert, das hat mich als auf Code frappiert, das frappiert mich als Ombudsmann. Und du siehst, wie auch eins der Misere mich rausgeht. Und du weißt nicht, wie du dagegen kannst reagieren. Eine menschliche Misere, ich meine, den darf ich so, dass dem ich nicht mehr touchiert, habe ich mit allen Funktionen opfelt, dann sind ich nicht mehr auf der richtigen Platz. Login hat 21 Uhr in Lützeburg an der Person von Marc Fischbach. Sein erster Ombudsmann, Krut, der Knotermann, hat Jean-Claude Juncker genannt. Die wollte aber nie als Knoter fragen, sie gehen. Weil ich ein Problem am Knoten habe, weil das genau als negativ gesehen. Die Leute kommen vorhin immer bei mir Knoten. Das heißt, ich sehe mich nur als Knoten-Rezipient, so, oder als Knoten-Köst, meinetwegen. Aber ich probiere nicht nehmen zu Knoten. Also ich probiere schon zu sagen, okay, du meinst eine gewisse Kritik, wenn es eine Menge Meinung noch erstellt ist. Aber die soll positiv sein, dass wir etwas ändern. Und ich bin eigentlich ein positiver Mensch, dafür bin ich nicht gerne negativ qualifiziert. Dafür so ist okay, nenne mich erster ein Person, Person, die probiert, ein Mittelsmann zu sein oder irgendwelche Puffer, weil ganz oft rufen die Leute bei mir hin und dann kriegen wir für dich zurück. Gut, Lützburg ist gesagt, laufen gelöst. Leute sind natürlich unter Emotionen, wenn sie bei uns rufen. Und da kann es ganz gut sein, dass man bei der Administration dem noch vielleicht ein Rendezvous führen oder auch schon mal rufen, je nachdem, was das Problem ist. Und dann kriegen wir für dich gesagt, ja, nee, nicht schon um den Toten. Und dann muss auch eine Administration sich bei uns auskreischen. Wir werden sonst eine Administration, meine Administration ist auch für Menschen gemerkt. Und auch, wo Menschen sind Menschen. Und dann ganz oft sind wir mal den Puffer und dann sagen wir, ja gut, die wird vielleicht lo, den X, den der Frau gesagt hat oder der Mann gesagt hat, dass es nicht geht. Und der Frau oder der Mann sagt, ja, wissen, die wird den X, den lo, den Beamten da beleidigt hat. Irgendwann denke ich, hat den noch Tutschnopf vor und dann explodieren. Das ist nicht gut, mir das ist menschlich. Also ich will auch nicht sagen, dass ich immer 100% mehr Kalm behalte, wie ich vielleicht Mist behalten. Ganz einfach, weil ich auch ein Mensch bin. Ich soll Mediateur sein, ich soll immer freundlich, lief, chanty, und kaum reagieren. Wie sie auch dem noch jemand knoten, können die auch dem noch wenig voilà, Zeit. Voilà, aber das ist auch nicht immer möglich, gell? Und du probierst es das Maximum. Also, mir ein größter Schockleistverbrauch bei uns am Büro, so ein Gym, weil meine Leute müssen schon relativ breit Nerven haben, für dann von allen Menschen immer die Miese zu haben. Wir haben ja keine zufriedenen Leute. Also, das ist nicht denen, die sagen, wey, die schaffen super, dafür kommt man bei uns. Die Leute kommen immer mit einem Problem bei uns. Und das müssen wir auch verschaffen. Und du hast doch schon im vierten Interview gesagt, die Leute sind noch mehr aggressiv. Gehen. Das tut auch schon gemerkt. Die Leute sind mehr aggressiv, mehr fordernd gehen. Was hat er das fest? Denken, dass die Angst ist. Also ganz viele Leute haben einfach Existenzängste, die sie vielleicht auch viel drin nicht hatten. Covid hat nicht unbedingt nur Positives mit Spuren. Am Anfang hat man ein super Elan von Solidarität, das hat sich ganz sehr gedrängt. Lohen die Leute einfach die Panik, was geschieht, denke ich. Und wenn sie etwas nicht kriegen, wo sie meinen, sie hätten Rest drauf, dann haben sie direkt gefühlt, dass sie in den Wäsch geholt gehen. Oder sie meinen, dass sie in den Wäsch geholt gehen. Da sind halt die Überreaktionen dabei, da sind auch halt die Reaktionen, wo sie so okay, die Leute, die sitzen da schon so am Miser dran, wenn nur noch eng drauf könnt, das verknipsen sie einfach. Ne? Dann, das erklärt ganz viel. Und dann, Mensch, aus Situation, auch zu Lützburg, nicht mehr so rosig, wie sie war. 24 Jahre kann ich sagen, war nicht alles besser, mit war vieles mehr billig. Das ist vieles mit dir. Leute, die sich hier drauf vielleicht nicht so viel Gedanken müssen machen, ob sie vielleicht ein zweite Kehr an Vakanz gehen müssen, dann Moment, das passt nicht gewinnt. Du hast ein kleiner Luxus gewinnt, du hast ein Train gewinnt. Am Bemol merkst du, dass das vielleicht nicht geht. Hier drauf kannst du so, indem du es geschafft hast, dass du einen sicheren Platz hast, lohme einen Sektor nochmal zu oder sie rationalisieren, die das hier drauf nicht gemerkt hat. Und das alles bringt eine Unsicherheit mit sich auf viele Leute. Reagieren dann extrem defensiv. Und defensiv ist selten positiv. Und du könntest dann noch mehr mit die Aggression. Ich interpretiere das nicht unbedingt, dass ich so. Und die sind alle gut, furchtbar und freundlich. Aber ich denke wirklich, dass du Unsicherheit und Angst erklärung hast. Und die kriegen dann eben auf, weil die dann eben. Wir kriegen dann ja. auf. du seht wir eben an der Hoffnung, dass dass ihr Hölle verkönnt. Ja. Ihr könnt doch aber nicht immer Hölle von, was Leute trennst du vielleicht schon nicht so gut verstehen, als wenn der generelle Problem ist, du seht ihr nicht kompetent, für den Moment dann als Ombudsmann zu agieren. Ja, also leider haben wir die berühmte Baguette Magik auch nicht. Wir können auch nicht allen Menschen helfen, noch wenn wir das trennst du gewählt und noch wenn wir das Misse trennst du verstehen. Das nehmen wir eben so, die Mission vom Ombudsmann ist ganz klar definiert. Wir können just gucken, ob das Gesetz respektiert das oder ob das Gesetz nicht respektiert das, beziehungsweise als Sput auf eine Interpretation oder als kein Sput auf eine Interpretation. Wir können nicht so ein, ah komm, ich gucke mal, ob es zu arrangieren, weil das ist eine dumme Situation. Wir können vielleicht darüber wirksam machen, wenn ein Gesetz nicht so das hier geht, was das eigentlich sollte hier geben. Wir haben noch etwas, den Prinzip der Equité nennt. Das heißt, wenn du eine Situation hast, die nicht so konfig ist von einem Legislateur, die in fait an der strikten Applikation vom Gesetz so negativ Konsequenzen für eine Person hat, da können wir das aber können. Und so hat das aber wirklich nicht so, wie das eigentlich gedurcht. Damit die Prinzip ist relativ selten, wo man den avokieren. Aber wenn man ein regelmäßig avokieren, dann ist es noch nicht glaubwürdig irgendwann ein Kerl. Gell? Und eine Administration hat immer ein Problem, das, was sie nennen, eine Präzedenz zu schaffen. Das heißt, eine Situation, die eigentlich etabliert ist, zu ändern, weil man zu eng ist, dann musst du die Männer nicht kriegen. Und das schwarze du dann, gemein kann man sich erinnern. Voilà, und das ist der Ganze, und das ist auch nicht immer so, wie das gewollt ist. Und natürlich wäre es flott, wenn in verschiedenen Situationen eine gewisse Flexibilität ist. Wir können zum Beispiel nichts machen, wenn ein Gerichtsurteil da ist. Wir können nichts machen, wenn die Lehre verjubt sind. Und du kannst den Leuten nicht mehr in die Herz legen, um Gottes Willen, mit echt sehr Post ab. Auch von der schlecht drauf sieht. Und zweitens, liest genau, was drauf steht, und liest von Schrift die Lehen, die drauf steht. Wenn ein Delay von 4 steht oder von 3 Monaten verjubt ist, da kann ich nicht mehr dagegen machen. Da kann auch keiner auf Code mehr was dagegen machen. Auch von der einer 40 ist, von so was dann also so ein. Tampi, auch von nicht mehr in der aus, das könnte wirklich auf den der ruhen. Könnte das dann DAX hier? Das könnte leider ganz DAX hier. Und dafür so mit Leuten. Geht lieber echt dann zu schnaufrohe wie zu spät. Weil bei echt, da kannst du immer noch zu den Leuten und das zu frei. Und da kannst du für die Leute so in Heilung muss mal dann und dann und das machen. Es bringt doch nicht bei uns einen anderen Tag zu kommen. Weil wir kriegen nicht etwas an 2D geregelt. Und die Leute, die richten auch weiter, auch von den Leuten bei ihr ja. Umklappen kommen. Ja, ja. Wir haben die Leute sollen direkt kommen. Also sie sollen direkt ihre Kongression machen. Das heißt, sie muss ja selber die Marsch Präliminäre machen. Genau, das wissen sie auch vielleicht nicht. Das weiß auch nicht jeder, weil die Tendenz ist natürlich, du kriegst selbst, wenn du nicht mit der Körper hältst, ein Telefon grab und du lesen und dem Menschen nicht laufen, den du gerade mit dem Telefon kriegst. Das ist dann nicht von meinem Mann, der bist du. Mein Sekretariat. Und da muss man den Leuten erklären, was sie sollen machen. Auch, dass wir das können erklären. Wir können den Leuten doch nicht schreiben. Wir, das ist nicht unser Job. Wenn wir wirklich da ganz klar gesucht kriegen, wie wir das müssen machen, die Demarche Präliminaire ist auf der Rekogration. Aber wir sind da flexibel, weil es gibt wirklich Leute, die sich komplett verloren. Aber wir haben etwas ganz Flottes, was den Écrivain Public nennt. Das sind bei viele Gemengen hast du den, das steht normalerweise, wenn du das im Internet siehst, kannst du auch hochrufen bei der Gemenge, kriegst du das erklärt. Und jetzt sind gewisse Assoziationen, wie zum Beispiel das, die so Écrivain Public nun an die Hölle von den Leuten, für das abzusetzen. Also muss man nicht direkt so, da muss ich zugeben auf Code. Auch von auf Code, dann heißt du vielleicht gar nicht so schlecht, indem du das geht. Also ich meine, du musst ja noch heißt du gucken, dass du investieren, ob der richtige Platz lohnt. Und wenn die Leute dann die Marsch bis gemerkt haben, können sie bei uns kommen. Du kannst ja so, ja, ich muss ja da sowieso bei den Afkut rennen, weil nützt ja nicht bei den Ombudsmann zu kommen. Doch, weil auch wenn ein Rekurs muss vielleicht gemerkt gehen, dem nur wie das, dann ist es aber wichtig, dass wir eventuell können intervenieren, ob schon so ein Prozedur im Griech ist, weil das heißt gut recht. Muss man halt auch den Administrationen nach so und das ist nicht so, und halt über im Griech, da können wir auch nicht mehr machen. Es gibt natürlich teilweise Diskussionen, soll nicht eine Suspension oder eine Interruption der Delay sein, wenn es bei einem Ombudsmann geht. Du musst mal aufpassen, dass man den just Milieu fanden. Das heißt, wir müssen gucken, dass man nicht einem schulden, dadurch, dass es bei einem Ombudsmann geht, dann, dass dann alles gestoppt wird. Weil, das nach mir lang dauert. Weil das nach mir lang dauert. Wir haben schon Delay, die wirklich laufen, die auch im Griech, die meins lang sind, in 2 Jahren als lang. Und dass das nicht nach mir lang geht, weil du schulst da Leute. Du sind nicht nur vielleicht eine Administration, siehst du, das ist egal, aber das sind nur noch eins der anderen Privatleute oder Societäten, die impliziert sind. Weil für das Gericht sind natürlich auch so nicht mal, auch für den Einzelnen, abzwischen, dass ja. Mit dem Gericht sind natürlich so Kleinigkeiten, die noch nicht unbedingt an der Prioritäten löschen, so du vielleicht sehr und treu kommen. Sogar wenn es wichtig Sachen sind, das ist nicht immer einfach. Du hast immer einen gewissen Zoll von Richtern und sie können noch nicht, wenn sie es zu machen, nicht nur mehr einen Aufschaffen. Wir hatten im Moment geduscht und das schenkt doch von der Justiz nicht schlecht abgeholt zu gehen. Wir hatten im Moment gedacht, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, dass eventuell, wenn der Firma Gericht, dass auch den Gericht kann so ein Hai, dass du wäre eine Affäre, die schicken mir nochmal vielleicht bei den Ombudsmann. Das gibt es ja auch entlastet. Das gibt es ja auch entlastet. An Schmengen an der Hinsicht sind auch Diskussionen gehen. Wir sind noch nicht so angebunden gehen, aber ich habe aber da schon so Sachen gehört. Und ich habe einen guten Echange mit den Richter vom Tribunal Administrativ, von der Cour Administrativ. Wir sehen also immer am Jahr schon mal, wenn sie den Part tun. Wird da also ganz flott eine Chance geht und wird also auch die Möglichkeit geht, Best Practices auszutauschen. Und da tue ich, wie gesagt, auch mit meinen ausländischen Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig begegne. Und auch da sind so ähnliche Lösungen schon. Aber der Fall, Claudia Monti, der Mondfähre-Service, die ist so groß wie noch nie. An ihrem Rapport vom letzten Jahr, den am März eben vorgestellt genossen, das ist der von 22, für das richtig zu sagen. Da waren jetzt 1247 Stossien. Und in dem Moment gesagt, die gibt es noch um 1500 Fälle schaffen. Der nächste Rapport geht um 10. Juni vorgestellt. Es geht also stetig rauf, wenn wir zurückgucken, ob die Gründung eben vom Ombudsmann, da waren da dreimal Männer. Ja. Ja, das stimmt. Also, das tut zwei Gründe, gebe ich Mengen. Ich hoffe mal einfach, dass sie so arrogant und sind sie mir bekannt gehen. Also, nun, muss man also sich mir bekannt geben. Wir ja auch probieren, wirklich ein bisschen Öffentlichkeit selber doch zu machen, in der Hinsicht. Und dann habe ich eigentlich ganz stolz drauf sind. Wir sind das einzige Land, soweit ich weiß, wird ansingen, wo der Recours non contentieux sind. Das heißt, die waren die zu Hause, also die Möglichkeiten, die zu Hause selbst zu kontestieren, ohne auf Gericht zu gehen. Da steht regelmäßig bei den Decisionen, wo es nicht akkordiert, dass du kannst bei den Ombudsmann gehen. Das war eine Demand, die wir hatten, dass das so dran geschrieben ging, weil jeder soll eigentlich informiert sind, de facto, was für eine Möglichkeit nur eine Decision umzufassen. Die meisten Administrationen haben doch spontan gemerkt, haben doch eine gute Idee gefunden. Andere waren ein bisschen mehr reticent, dann haben gesagt, ja, da kriegen wir mehr, habe ich dann die Rohre und so. Und haben gesagt, das ist kein Argument. Wir hätten das gerne. Und da sind wir bei den Premierminister, das habe ich bitte im Moment gegangen, die hat das auch eine gute Idee gefunden. Und die hat das Recht, dass ein weitere Kurs, die Leute müssen kennen. Da kommt so ein Zirkulär raus. Und da machen noch die meisten dann Feststellung aus. Sie haben nicht mehr, habe ich einen Satz, wir müssen dabei schreiben, aber das ist sehr gemacht. Aber die mehr, habe ich das sind wir. Und das ist auch gut so, weil ich meine, das ist immer besser, du probierst es für dich am Guten, oder du probierst sie die Wahrheit, weil viele Leute zicken noch im Moment, für vielleicht bei einem Jurist zu gehen, weil sie so, okay, da muss ich so hinausgehen, dann sind sie frustriert, weil sie es nicht verstehen. Lo können sie aber mit der Sache bei uns kommen und da können wir ihnen die Sachen erklären. Und heißt du, dass du rein froh bist, dass du das Lichte kann ich überhaupt noch verkaufen. Voilà. Du kannst ja direkt suchen und wir sehen nicht, was da nur dabei rauskommt. Genau. Wie sie ja das erklären kann. Genau, das ist das Problem. Und ich gebe so, ein ganz großes Zuhl von den Affären, die wir rauskriegen, kommen nicht mehr an Statistiken drauf, aber kommen noch mal nicht bis bei den Administrationen, weil es ganz viel einfach Erklärung selbst ist. Weil es den Leuten einfach mal etwas an normale Wörter, die jeder versteht, erklärt. Und ihnen auch sehen, was den Artikel 27 schon gesagt so und so heißt. Und das dann auch so erklärt, dass sie ihn kann verstehen. An dem sind sie doch dann ein bisschen so wie eine Helpline am Umgang mit den Verwaltungen, für das auch gut nicht bis ein Plan am Anfang da kommt. Genau, also wir sind eigentlich trotzdem Übersetzer, Heinz, weil wir wirklich Gesetzestexte sind nun mal eben geschrieben, wie sie geschrieben sind. Das ist auch schwer, sehr ehrlich, das zu schreiben. Und auch wenn wir wirklich schaffen, dass die Administrationen so einfach wie möglich schreiben, die Juristen kriegen immer groß hoch, wenn ich ihnen so und dann schreibe ich so, dass die Leute verstehen. Weil natürlich ist immer ein bisschen Angst da, ja, dann geht es interpretiert und dann ist es nicht mehr dasselbe, wie da im Gesetz steht. Dafür so wir mir, nein, so einfach, der französische Gesetzestext ist verbindlich und dann erklärst du da, weil da kann keiner stark draus trennen. Aber es gibt für viele probiert, wir schaffen aber noch drin. Herr Fehlgängerin war auch schon einfach fest drin, von der einfachen Sprache, der Test. Ja, da könnt aber vieles dann Jahr für Jahr von Forderungen, ja, aber immer rum. Ja, also ich muss auch ehrlich zugehen, einfache Sprache, schwere Sprache. Also das geht nicht so einfach, die Leute so zu vermitteln, dass es verständlich ist und dass es aber auch alle Nuancen rüber geht, die das Gesetz haben zu sehen. Die Leute lesen ganz oft den ersten Satz von einem Gesetz, also ja, ich bin aber recht will. Und dann musst du sagen, ja, mir du gehst nach Reglement, wer der Bananat-Reglement verweist, wer immer Bananat-Gesetz verweist und so viel. Und die Gesetze sind noch ganz verschachtelt geschrieben, sodass man selber immer man muss gucken, also zum Beispiel Steuergesetze sind Ding daran möglich, geht eins dafür zu verstohlen, weil es ganz verschachtelt ist, alles fährt man auf die Runde mal zu denen, das kann eins ganz kompliziert, aber verweist ob ganz grob einer Texte. Also es geht auch nicht just dort, so mein PHP, PHG, seht das. Und ganz oft an der Decision, zum Beispiel vom Environnement, liest die sieht, ich akkordiere ihr Stadt an das zu machen. Mehr an der Kondition das. Und das mehr an der Kondition das geht ganz oft von den Leuten nicht so verstanden. Und dann geht ja mehr, der Minister war ja da, da kann bei mir stehen, nicht dagegen sind. Ja, nee, so einfach ist es nicht. Du machst das, was gehen Steuern, also Bereiche, wo da ganz viele Reklamationen kriegt, für den Rest an der Statistik, das ändert doch von Jahr zu Jahr nicht ganz viel Außenminister, vorbei mit Sekretär Sozial und noch der Finanzminister. Was sind du die Hauptdossien, die du nicht rumgedrungen gehen? Also ich meine, ganz konkret einfach. Alles wird finanziell, das die Leute wollen, und da reagieren sie dann noch. Also wir haben forcément ganz viele Demanden, weil die Leute zum Beispiel die Steuererklärungen nicht mehr Zeit rangehen oder nicht alles rangehen und dann eventuell auch noch den Delay verjuppen für den Bulletin, den sie da kriegen, den dann evaluieren das. Also haben gesagt, so viel gesehen, für dass sie den dann noch nicht mehr Zeit kontestieren, ja, und dann ist es definitiv. Und boah, das war ja ein bisschen eng. Wir sind von einer Reportage hier bei ihrer Kollegin, weil wo gesagt hat, ja, eine Person hat das extrem ungerecht fand, weil sie war effektiv gut besteuert. Aber wir haben leider noch Fälle, wo das viel mehr ist als in der Dota-Situation, wo die Leute nicht mehr Zeit kontestiert haben. Aber Steueramter sind ja gut, sie haben den Leben verübt, also so wie wir die evaluiert haben. Und sie evaluieren immer relativ am größten Level. Wo man so, ja, gut, ihr könnt aber als Steueramt für euch von der Re-Evaluation mit dem Dossier an dieser Tube, so man nicht genug kriegt, können zu allen Momenten das evaluieren. Auch wenn der Delay nicht so ein Delay sieht. Da geht es eigentlich so kein Delay. Die hat also unserer Meinung nach auch die Möglichkeit, für das zu re-evaluieren, auch wenn die Leute nicht mehr am Delay sind. Und das machen sie nicht. Und da sind wir nicht unbedingt der Meinung. Da meine ich also auch der Legislateur gefordert, für das dann im Moment zu präzisieren. Weil ich kann ihnen nicht unrecht geben. Ich kann just sagen, ich fand es nicht okay. Ich kann ihnen nicht unrecht geben, weil sie auch recht. Und die Leute haben leider nicht recht. Mit das geht natürlich jemand zwei, wenn sie wissen, dass der 20-40.000 Euro zu viel muss bezahlen. Auf der anderen Seite, natürlich, also für Kleinbetriebe oder verschiedene SBL, das Gesetz wird ja auch durch changiert, also das schwerfällig. Ja, voilà, also schwerfällig und du musst du mal bei einem Fiduciär gehen, wo es vielleicht nicht so heißt, musst du bei einem Fiduciär gehen. Das, ja, das sind natürlich Sachen, da muss man den Leuten so, ja, Gesetz ist Gesetz, da können wir leider noch nicht dagegen machen. Es sind viele Leute, die nicht immer verstehen, wie ventiliert, geht ja schon, aber du das dort bezahlt, ja, das geht vielleicht nicht immer so ventiliert. Da muss man ihnen Ventilationen erklären. Wir haben forcément die TM also im Moment ganz fleißig. Da sind aber Minimum 4 von Gesetz. Du wahrscheinlich hast es nur zu holen, den ganzen Tag, wo sie sonst Kontrolleure nicht genug hatten. Ja, voilà. Also greifen sie wirklich schon durch. So wirklich massiv Leute beikriegt, das ist ja auch viel Möglichkeiten. Waren die Betriebe vielleicht auch nicht so gewinnt an dem Muss? Das waren die Betriebe nicht gewinnt, aber fallen nur Sachen, ob die sonst nicht abgefallen sind. Da fallen nur Sachen, ob sie sehen, okay, ich muss vielleicht Sachen adaptieren. Also zum Beispiel alles für die Saison hier aus, muss ich gucken, für das ein bisschen adaptiert zu kriegen. Da sind noch Pourparlers am Gang, das weiß ich. Da sind wir nicht so ganz unschuldig, da, wenn wir auch da der Sachen hatten, wo wir ein bisschen im Rad gedreht haben, für das ein bisschen vier geht. Wenn es Sachen ist, die nur abfallen, die vielleicht nicht abgefallen sind, ja, dann hörst du vielleicht gewisse Lässe erledigen, die installiert oder wo sie sind, sonst war das kein Problem für sie. Aber sie haben noch nicht gesehen. Gerne. Mhm. Sie sind, aber die Leute noch nicht oft verstehen ja, vor allem, wenn sie dann Wiederholungstäter von der Parallel sind, das heißt, wenn sie dieselbe Fehler pur mal machen, alles geht mit ihr. Und du siehst Minimum am Gesetz viel gesehen. Und du kannst dann nicht so, ja, mir schon nehmen für 500 Euro und sie mir 2000 Euro oder 3000 Euro dort Stoff drauf. Das ist das Minimum, das am Gesetz steht. Das sind natürlich Reklamationen, die wir haben, das können wir nicht machen. Das Gesetz ist respektiert. Dann ist es so. Ja, Außenminister sind. Genau, da wollte ich drauf kommen. Flüchtlinge wahrscheinlich. Flüchtlinge, ein ganz Ritt, Demand Asyl, Statuten, Regroupement Familialen. Wie sind die gefroht gehen, ja, so, das klassisch zu einem Schlamm, oder? Wenn ich noch regelmäßig bei Eisenmann und Rapporten Kaffee lesen, also, just für zu so, und die Leute, die interessiert sind, und dem, was mir so die ganze Zeit machen und sich fragen, was geschieht mit meinem Steuergeld, den es gut bezahlt. Wir schaffen viel, geht gucken, wir haben alles, was wir so machen, auch bei unseren Internetseiten publiziert. Da kann ich schon ein bisschen eine Idee machen, wie das ventiliert, also was wir so in einzelnen Reklamationen rankriegen. Wir probieren aber ein bisschen breit gefächert zu sein. Vielleicht kurz bei den Flüchtlingen zu bleiben, die hat das wieder noch schon ein bisschen angeschnitten. Das Logement, du hast extra im November zu eine Kommunikation gemacht, für auch zu erklären, wo ihre Limiten sind. Als Ombudsmann, der empfangen, nicht viel gegen den generellen Mangel der Wohnungen machen könnte. Da waren mehr Leute, die nicht rausgetreten sind, weil sie aus einem Feuer müssen rausgehen oder also, jetzt die Kommunikation noch zustande kommt. Das ich, so nicht mal noch, also ich meine ganz ehrlich, ich nicht den Unterschied zwischen einem BPI oder zwischen also einem Flüchtling, den der Statut kriegt hat, beziehungsweise einer Person, die uns kein Recht mehr hat oder wo trägt es schon mal in Suspens, wie zum Beispiel bei den Afghanen. An der Lützebäuer die Probleme, weil ich sowohl, oder Residenten, ich sowohl Flüchtlingen wie auch Residenten, die bei mir kommen, die kreischen, ich hatte wenig eine schwangere Frau von der Tür stehen, die gesagt hat, ich muss raus aus meinem Logement, das war ein Logement, doch Soziallogement. Ich kann da nicht ganz viel dagegen machen. Wir können bei uns probieren, ein Delay zu kriegen, wir können also denken, man muss ja mehr gucken, ob es wirklich keine Möglichkeit gibt. Aber ich kann da nicht eben sonst favorisieren, par rapport zu einem anderen. Und ich meine, das ist auch falsch zu sagen, die Flüchtlinge, die kriegen alles entschuldigt, haben auf hier beigestacht und Lützebäuer und Residenten bleiben auf der Strecke. Also auf der Strecke am Logement bleibt leider Gottes jeder rein. Und das ist ein Problem. Und da fand ich doch ganz schlecht, gegen den anderen auszuspielen. Ich kann keine Hilfe für vier Logements zu finden. Ich habe Zahlen und ich habe den Statistiken vom Fonds Logement zum Beispiel. Ich weiß ganz genau, wie viele Wohnungen das disponibel sind, freistehen und ich weiß, wie viele Demanden sie haben. Und auch muss ich so, contrairement zu dem, was ich halt so gemeint habe, es gibt keine Lust beim Fonds Logement, die sieht, dass sie Flüchtlinge und dass sie Residenten. Es gibt einfach nicht mehr gesagt, dass sie Leute müssen, die brauchen eine Wohnung. Und wie gesagt, den aus für jeden reden. Wie ist die Relation allgemein mit den Verwaltungen? Die sieht ja nicht auf ein Croisat zu machen. Das kommt aber wahrscheinlich doch zu nicht viel mehr. Ja, voilà, allgemein, es gibt wahrscheinlich doch die guten und die schlechten Schüler, wie bei allem. Also die guten und schlechten Schüler, wie bei allem. Ich sage doch nicht, wen die guten und wen die schlechten sind. Nein, also das kann ich schon nicht so. Das gibt auch bis Blutmann. Und das ist auch nicht der Mies, weil Heinz, du hast wirklich mit einem, was so immer gut Relation ist, was bei dem Dossier auch geschieht, wieso hast du da immer so quäst. Und dann hört das normalerweise auch irgendwo Grund, den dann erklärt. Also wir sehen ja wirklich Leute, die so wenn der ein Problem hat oder die sieht, dass wir von der Mauer rennen oder dass du irgendetwas hast, ruf das so. Wir sind für einfach für Simplifikation administrativ, wie Küsung, ich lasse mal einfach. Das heißt, wenn es als Administration merkt, dass das Problem ist, ruf das so, wir machen eine Reunion, da können wir uns ausschweizen. Das klappt mit den meisten. Muss ich ganz ehrlich sagen, so gut muss ich so noch mit der Steuerverwaltung, wenn wir wirklich nicht immer auf einer Welle lenken, die Reunionen waren okay. Also wir hatten den Respekt, den sich braucht und einen Echange, der war, dass man nicht kriegt, was man wollte. Gell, das einfach, das tut aber nicht, wenn man so viel Geschlechtsrelation mit dem muss. Die meisten auch entretemps, man kriegt auch bei den Gemengen, die vielleicht am Anfang ein bisschen mehr gezeigt haben, die Mutter, was hat er noch gern, oder wieso, ist schon alles richtig gemacht, wieso kommen sie? Da sind die meisten entretemps, man kriegt, wir kommen nicht immer nur viel zu kritisieren, wir auch oft zu verstehen. Also wir hatten nur wenig nach einer ganz krokelige Situation, mit einer relativ kleinen Gemenge, wo wir hingegangen sind, wo wir die Situation komplett erklärt haben, wo wir vieles verstanden und wo wir auch sie konnten abklären. Mhm. Weil wir sind, und da selbst für die Leute haben sie vielleicht nicht verstehen, wir sind neutral, wir sind unabhängig und ein Partial, das ist mehr ergreifen, keine Partei. Und das ist selbst die Administration noch verstanden und wir sind nicht doof ins Gänse. Wir wissen ganz genau, dass wir nicht mehr einen Klack haben. Wir sind auch nicht naiv Gutmenschen, loin de là. Jeder von uns, also die meisten von uns, die Gestionäre sind, haben als auf Code für Druck geschafft, schon 17 Jahre Strafrecht. Ich weiß, zu wert Leute kapabel können sind. Also Gutmensch, das muss ich mich nicht gerne vernennen. Will man einfach wissen, dass auch die Leute nicht nehmen, heißt du, für ihn zu schmieren, nicht alles so. Wir heißt du, wissen so nicht, dass es sämtliche Informationen müssen gehen. Und das sind aber Sachen, wo wir dann heißt du, auch bei der Reunion mit den Administrationen können zur Spruch bringen, beziehungsweise wir können, wenn wir kritisieren, hin noch so, das kann das nichts besser machen. Oder wenn die Leute so, ja, wir wissen, es dauert eh Jahre, für das Subsid von einem automatischen Velo zu kriegen. Wir haben einen, den Druck schafft. Da können wir auch so, Himmel, da geht Ihnen vielleicht eh mehr an das Service, weil das Kind immer mehr gefragt. Also wir sind nicht nur da, für, ob sie zu klappen, wie gesagt, Kritiker sind einfach. Wir sind auch da, für sie zu unterstützen, wenn es muss, für sie zu unterstützen sind. Da sind noch die Leute, die verstehen müssen, dass wir ihnen nicht auf das Recht gehen und dass wir nicht auf das nehmen, für sie da sind. Wir sind wirklich da ganz neutral. Weil in der Statistik geguckt, 80% von den Fällen, da konnte auch 2022 eine Verbesserung bewirken. Da muss ich die Schiffe ein bisschen nuancieren. Das ist schon nicht, dass die Leute Recht geraten auf der ganzen Seite. Nee, also wir haben ganz viele Leute, die kommen hier mal bei, es soll sie keine Antwort kriegen oder keine zufriedenstellende Antwort kriegen. Zufriedenstellende Antwort am Sinn von, ich habe nicht alles verstanden, und sie müssen nicht alle Informationen geben. Das geht bei uns dann natürlich ein Boni an der Statistik, wenn die Leute dann hier Antwort kriegen. Das heißt aber dann, wie gesagt, nicht, dass sie gesagt haben, dass sie noch die Dossier haben, schon dafür. Also, nicht unbedingt. Also, wir haben heute so Dossier, das wird auch eventuell thematisiert, gehen wir mal im nächsten Rapport, soweit ich mir das verstanden habe. Wir haben zum Beispiel ein Dossier mit der Adam, wo wir heute so lange nicht schweizen. Du weißt dann, wie viel mal hin und her schreibst, für das Ding einfach kriegst oder für Pensionen verrechnen zu kriegen, für einen Band Ausland mit am Spiel aus. Du hast also nicht immer so einfach eine Antwort zu kriegen, weil du heute so Elemente fehlen, weil du auch dann das Problem aus, wenn du in Frankreich und in Belgien und in Portugal geschafft hast, sondern auch zu Lützburg, musst du von jeder Ecke den Antwort kriegen, dann liefst du Portugiesen noch, dann liefst du Franzosen noch, dann muss ich meinen Kollegen in Portugal kontaktieren. Und so. Also das ist nicht immer so einfach, eine Antwort zu kriegen. Ich meine, dass er selber gesagt hat, ein Ziel für einen langen Monat eine Antwort zu geben. Das ist ja gut nicht dran. Das ist auf verschiedenen Dossiers einfach nicht dran. Und ich muss auch so, wir haben schon 7 Gestionäre für die ganzen Dossiers. Also wir müssen noch beibauen, weil das dauert unter ein ganz bisschen lang bei uns. Für einen Antwort zu kriegen, einfach wenn wir müssen sie aufschaffen. Da ne? Das hängt davon ab, weil wir haben natürlich effektiv Leute, die haben effektiv 3 Wochen müssen warten, bis sie eine Antwort kriegen und auch mal im Monat. Aber wir gucken immer, was dringend ist. Ich weiß, all Dossier ist dringend. Jeder findet sein Dossier ganz dringend. Wir haben wirklich Dossier, wo wir so okay, in den seine Pension mit 2 Monaten kriegt, als ein dringendes Dossier. Der kann nicht nach einem Monat warten. In den Lohr eine Antwort nicht kriegt, ob ein Problem, der vielleicht nicht so vital ist, der muss da vielleicht ein bisschen warten. Das geht mir ganz viel leid. Das soll auch nicht der Fall sein. Wir schaffen noch darum, das zu verbessern. Auch wir gucken wirklich alles immer zu verbessern. Wir setzen uns regelmäßig auf froh. Ihr sollt doch Leute beikriegen. Wir sollen Leute beikriegen. Also. Oder du, die sich definitiv zusucht, dann. Also wir haben auch Posten abstehen. In der Hinsicht ist das okay Problem. Wir haben auch an unserem neuen Budgetprojekt gefragt. Mir das war ein bisschen okay Problem, wenn ich Leute darstelle. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, du kriegst ein bisschen okay stehen an den Weg. Und ich denke noch nicht, dass das der Fall ist. Wir haben uns auch mal in der Chambre eine ganz gute Relation und auch regelmäßig einen Echange. Und noch mit der neuen Ministerin. Mit der neuen Ministerin, ich bin am Gang, sonst noch mal ein Tor der Ministerin zu machen. Wir fehlen dann noch 2, 3 Wir die meisten kennen wir, die nach da sind und die einer kennst du, weil sie selber viel drüber frequentiert hast. Ne? Also ich meine, das nicht unbedingt bei einer Deputierten und so, du weißt auch ein bisschen, wie verschiedene Leute ticken. Mir das immer gut, nein, du hinzugehen, nein, du sowieso mal zusammen schaffen, kriegst du eine Person der Referenz, kannst du direkt mit dem Service schaffen, das ist für dich kein Problem. Und so. Also da muss ich sagen, das klappt. Claudia Monti, merci vielo. Wir machen eine kurze Pause und dann schwätzen wir ein bisschen mehr über die Kontrollfunktion, die da auch an ihren Missionen hat. Ganz gerne. Background am Gespräch. Und du hast noch einmal die Ombudsmann Claudia Monti bei uns am Studio, immer noch auf die Kontrollmission vom Mediateur zu schwätzen kommen. Digitalisation, das ist auch so ein Thema, was zehnter Jahre, wenn ihr ein bisschen auch zurückguckt, rum könnt. Dass nicht jeder natürlich ein Digital Native ist, das ist klar, aber ja, den Trend, dass sie quasi nicht zu stoppen. Gerade noch Covid geht immer mehr über Computer. Wie kriegt ihr die Message da auch nach der Verwaltung vermittelt? Gerade auch noch an einer Zeit, wo die neue Regierung auch noch zu spüren will, durch mehr Digitalisation. Also ich weiß, dass Digitalisation, ich komme nicht allein, komischerweise kein Freund davon. Ich sehe aber an, dass es ganz viele Flottpunkte hat, also ich meine, das ist ja natürlich für dich ganz einfach, du kannst 3 Jahre an der Nöte, wenn du daran denkst, ein Formular ausfüllen, du kannst dem Ombudsmann eine Frage stellen, wenn du willst, und so, das ist ganz flott. Auf der anderen Seite, so nicht mehr, ich verstehe noch, dass du rationalisieren willst, auch eine Regierung will spüren, das ist auch ganz normal, aber es muss immer der menschliche Aspekt da bleiben. Für mich muss immer irgendwo wenigstens Gische sehen, wo du kannst eine Person gesehen, weil du kriegst ganz oft die Leute nicht vermittelt, dass sie hier leben oder ihre Probleme müssen an so lange mit 136 wieder ausdrücken. Dafür muss der Mensch Kontakt da sein. Digitalisation, ja, ganz klar, effizient angesagt. Mehr Digitalisation soll da sein, für die Leute das Leben zu vereinfachen. Aber du darfst nicht so ein normal das Sklave sein von der Digitalisation. Weil das, ich fand das immer ein bisschen pervers. Wenn ich Formulär ausgefüllt habe, muss ich irgendwo klicken, je ne suis pas un robot. Schwätze mit einem Roboter. Also, irgendwo ist das ganz selber ein bisschen pervers. Mehr gut angesagt, sind ich mit d'accord. Wir wollen schlicht los, mal nicht dazu, ob der seid, dass du heinst du nach muss auch können wir denken, Person schwätzen, das menschlich tun, in den Enkel in meinem Kopf fängt, da seht ihr, okay, ich verstehe, wer das daher kriegst, das geht heinst du immens gut und der Computer kann das nicht bringen. Weil all Computer, all KI kann nicht die Erklärungen vielleicht gehen, ob die spezifischen Falle, das ist nicht so. Natürlich, den Avantage vom Computer aus, den hat Nerven. Also du kannst den nur auch vernennen, so viel wie du willst, die wird dann nicht zurückgehen, an denen also der Top nicht raus, das ist ein Avantage. Menschlichkeit, die Menschenrechte kontrollieren, das ist auch den anderen Wolle von ihrer Missionen als Ombudsmann, die sind zuständig für die Französische, so für die Kontrolle externe des Lieux privativ der Liberté, ganz aktuell, oder du das Vorrapport über die Kanne an Jurenpsychiatrie vorgestellt. Die schreibt, du, da da klang, also schlimm, die Funktionamente am Terrain, die sind rar, das ist aber nicht, dass es so gut nicht geht, heute dazu. Also ich meine, das wäre utopisch zu sagen, wir sind ein Land, da ist alles genial und da gibt es gar kein Problem. Natürlich sind wir nicht wie in verschiedenen Ländern, wo es Leute nach ungestreckt in der Heizung finden oder so. Das ist definitiv nicht der Fall. Gott sei Dank. Das kann ich nicht so, weil die Leute gehen nicht und schon, wie gesagt, mehr Echange mit meinen ausländischen Kollegen und das, was denen wir da zu erzählen, als das doch nicht ganz flott wird, das zu hören. Aber ich meine, da wo Menschen sind, du menschelst das und du geschehen noch mal Sachen. Ne? Das ist heute besonders abgefallen. Also, was mich häufig und allem schockiert hat, wo ich auch keine zufriedenstellende Antwort kriegt habe, dass ein gewissen Art und Weise so ein Schlummel mal von einer Mesure de Contention. Das klingt relativ heftig, aber das ist einfach eine Art und Weise, viele Leute ruhig zu stellen, direkt ein Schlummel aus. Und das ist eine Art und Weise, wo ich noch gefroht habe, extra bei meiner Mutter bestritt, ich bin nicht immer bei all den Interviewen dabei, die sie gefroren hat. Ich habe gesagt, ich kann mal da nachfragen, das kann ich nicht so sehen. Dann der Weise ist nämlich, du hältst einen Deckel, du wickelst den Arm. Wirklich so wie ein Rapper, also so komplett, das sind schon mehr Bewegungen, komplett immobilisiert, du liest auf den Bauch und du gehst dann fixiert mit drei Leuten. Ich habe gesagt, kann ich nicht sehen, dass du nicht im Bauch musst leiden und so. Und dann ist effektiv der Fall. Wir schwätzen von der Kannapsychiatrie. Ich schwätze von der Kannapsychiatrie. Von 0 bis 12 Jahre. Von 0 bis 12 Jahre, genau. Das sind noch dann kleiner. Das sind kleiner und auch wenn ich größer wäre und auch wenn ich größer wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, wickel mich so an wie ein Würmchen, dass ich mich nicht mehr kann bewegen und ich explodiere dann mal 100%. Und ich wollte einfach die Valeur, also, ich meine, eine Plus-Value davon rausfinden, wie wert das da tut. Also schon an ob das therapeutisch so wirklich wertvoll ist, wo das nachgemerkt wird, wie oft das gemerkt wird, von wem das gemerkt wird, muss eine Autorisation präalable da sein oder wer ja wer da wo. Schon da, also ich meine, meine Antworten, die ich kriege, sind noch publiziert. Die Leute, die wirklich die Interesse haben, können das gerne nachlesen. Ich habe keine zufriedenstellende Antwort davon. Ich habe auch keine zufriedenstellende Antwort davon, wenn es sonst mal ernst das fixiert ist. Das heißt, du bist fixiert auf den berühmten 5 Punkten. Weißt du dann in dem Moment, ob Toilette kannst gehen, ob du zu trinken kriegst, ob du zu essen kriegst, ob du eine Autorisation präalable hast, du hast von einem Doktor oder nicht. Das ist nicht so ganz klar. Wir haben zwar da eine Antwort gekriegt, aber ich bin auch da nicht 100% mit zufrieden. Dass du dann eigentlich noch haken? Wir haben noch gehört, wir haben erstens eigentlich noch gehört, wie wir geschrieben haben. Wir haben einen Rapport von über 100 Seiten. Ich meine, meine Leute haben sich da wahnsinnig viel Erbestand damit gemacht, sind zwei Leute, die den Rapport geschrieben haben. Also ich meine, alle Respekt hin. Sie haben selbstverständlich schon mal bei verschiedenen Psychiatern nur gefragt. Wir haben auch bei anderen Psychiatern nur gefragt, wo wir gesagt haben, hey, wie seht ihr das, wenn der Kollege dann im anderen Spital meint. Ja, das könnte ja ein medizinisches Acker so erklären. Voilà. Gehen, aber wenn ich sie kriege, sind sie auch zufrieden. Dann ist sie kein Doktor, ich muss mir das doch nicht so. Es geht so vielleicht länger erklären. Aber wirklich, dass ich das nicht kriege, ohne schon ein Beschluss mit meinen Leuten, dass wir haben das lange breit durchdiskutiert, wenn wir waren, aber ich meine, das ist extrem invasiv als Monsieur, haben wir gesagt, gut, da machen wir ein speziell nicht unbedingt Mission draus, aber wir gehen als die spezielle Aufgabe, dass wir einen Experten aufrufen, den als der Tote neutral analysiert. Das ist wirklich ein Experte aus einer Psychiatrie, am besten aus einer Kannapsychiatrie, den die Tote normalerweise vielleicht kennt oder auch nicht. Und als da sieht, wie er wird der Tote zapprisieren lässt. Da sind wir zufrieden. Das ist ja auch noch so, die Praktik hat so geholt, schreibt an ihrem Rapport, sie hat sich gewissen, muss sie banalisiert, hat das Gefühl. Ja, das schenkt keinen furchtbar schockiert zu von den Professionellen aus der Lois. Und das muss mir ein bisschen Gedanken, gell? Wie gesagt, wenn nicht justifiziert das, aber nehmen wir eine logisch gute Erklärung dafür, geht medizinisch, therapeutisch, scientifiquement bewiesen, kann ich vielleicht schon modellieren. Weil ich denke, wenn ich schon so schockiert bin, du musst ja nur überlegen, den Eltern das gezielt muss gehen oder die Erziehungsbrecht, sie müssen das erklärt kriegen. Aber früher alle musst du kann das erklärt kriegen. Kriegst du einem Kandidat dann so erklärt, wenn du mir mal als Professionell nicht so kannst erklären. Du kannst so, ja, du hast komplett ausgetickt, wir haben dich auch in Ruhe stellen, weil du weißt, ja. Vor, für dich, für Diana, macht dann nichts draus. Boah, das ist ein bisschen schon Leute von Jules Explikation und auch die anderen Kandidaten, die eventuell die dritte Sache mitkriegen und die vielleicht auf jeden Fall traumatisierend sind. Voilà, aber vielleicht fährt es doch ein bisschen so wie Wippchen angepackt zu gehen und so, also, bon. Wie gesagt, ich wusste, also wusste nicht ein Problem damit und ich fand, du musst einem Kandidaten doch können erklären, weil ein Kandidat ist ein Patient, mit Rechten und auch der muss können verstehen, für was muss ich mein Medikament holen, für was sind ich angewickelt gehen, für was kann das mal nachher ein bisschen geschehen oder kann man nicht mehr geschehen? Ich meine nicht, dass ihn das unbedingt auch als Therapie gesagt wird. Was von der Kante als Stoff gesagt? Wie erklärst du dem nicht, nee, dass das kein Stoff mehr, dass das gut so medizinisch Die Erklärungen die riskieren natürlich auch zu kurz zu kommen, wenn nicht genug Personal da ist für eine adäquate Prise en Charge. Ich schreibe doch, kann eine Psychiatrie eben am Serjal, die hat 10 Jahre nicht wesentlich Personal beigekriegt, obwohl der Mond explodiert. Ja. Ja, also ich meine, du hast ein großes Problem, wo ich natürlich auch ein bisschen Gedanken machen muss. Ich bin, wie gesagt, noch immer kein Doktor, ich muss mir das noch nicht so. Wir sind natürlich nicht mehr zuständig für die Placeheit gegenüber dem Gericht. Wir sehen aber, vorsichtig, was im Terrain läuft. Das heißt, wir sehen, dass viele mehr Kinder viel mehr Probleme haben. Die sind diverse, varié. Die als aller Limit auch nicht angehen zu haben, so ein Schlummel. Aber wenn du merkst, dass es eine Realität da ist, wo die Professionellen selber japsen und so, und wir gehen viel gerne mehr machen, wir müssen eigentlich die Möglichkeit nicht, denke ich, dass du in der Politik zu agieren und auch da mehr Mäuern zur Verfügung zu stellen. Und auch ganz banal, durch den Personalmangel nicht können gewährleisten, dass die Jungen all da, ob man es eine Stunde für und dir können gehen. Genau, weil wir haben leider... Und verschlafen bist du raus aus der Klinik, ja. All da, was also du wirklich schon ja nicht ja. Das ist nicht, wo wir einfach so, wir fanden das eine gute Idee, wenn wir verschlafen können gehen, das sind internationale Normen, die dort zu respektieren sind. Und da gehört Recht, ob eine Stunde wenigstens nicht mehr Spitalsluft dazu. Da sind oft Probleme, dass die Plätze nicht gehen und es sind oft Probleme, dass die Junker nicht oder Patienten im Allgemeinen nicht dürfen ohne Begleitung raus. Ja, eine Betreuung, wo dann muss mitkommen, die fehlt natürlich im Stock, da kann auch vielleicht andere therapeutische Maßnahmen nicht gemerkt sein oder kannst du der Karatelier nicht mehr zum Beispiel oder so. Du kannst nicht zu Plätzen sehen. Also das heißt, du hast wirklich ein großes Besoin, du Appell und Politik, wenn ich als Rapport lesen, wenn ich vielleicht da etwas mache, bon, der Justizminister, ja, den weiß den auch, mit dem Santisminister also informiert von der Situation. Ich sehe noch, wenn ich da richtig verstanden und nicht unbedingt auf der Woche gestoßen. Ich hoffe, den Nächsten, den nicht sieht. Mit die voilà, das wollte ich so und ich hoffe, dass es nicht mehr bei der bonnen Intention bleibt und dass wirklich etwas gemerkt wird, weil wie weit Leute Psychiatrie mal so um Herzen. Es sind einfach die Leute, die oft vergisst gehen, und es sind die Leute, die sich nicht können ausdrücken. Auf jeden Fall, sonst kann er in der 12 Jahre oder auch kann er an der Wurst, die vielleicht nicht nehmen, eine psychiatrische Pathologie und vielleicht auch einen mentalen Handicap und das sind dann die ganzen, die auch keine Defizite schwätzt. Also sie selber können sich schlecht ausdrücken. Wobei ich aber noch so, und das haben wir auch mit Herrn gemerkt, wenn du willst mit einem kommunizieren, kriegst du mit einem kommunizieren, und die vermissen erste Discernement. Also selbst von einem lastig, weil du kannst ja von 5 von denen mehr verstehen, wie von 10 oder von 15. Also auch da sind es immer so gut, wenn es in aus den extrem wenig Möglichkeiten nur zu kommunizieren, machen mit klar. Dass du nicht mit klar kommst, man, okay. Aber du kannst aber einen Kant von 5 Jahren verschiedene Sachen klar machen, ob ein kann er gerecht oder weiß, und da oben hin kann er auch recht. Stichwort Jugendschutzgesetz, ich bin schon gespannt, auch du da ganz klar an deiner Konklusion, der Rapport hat gewesen, wie neidisch das dann war. Ja. Ja, also was wir von allem brauchen ist, dass man eine Trennung haben zwischen Kannerschutz und Kannerstrafrecht. Das ist ja so geplant. Das ist so geplant. Und juppie, juhu, ich mache sämtliche Kerzen, wenn du endlich durch ist. Einfach, weil es immens kompliziert ist, für ein Kind und auch für seine Eltern zu verstehen, dass du einen Jugendschutzrichter hast, den aber auch so ein Jugendstrafrichter ein bisschen spielt. Und was das Spiel wirklich nicht base gemengt, weil ich weiß, dass auch die Richter hier best machen. Aber so engem, dass den, den du schützt, auch aus denen schon den Spuch ruft. Das ist aber ganz schwer auch null zu vollziehen. Das ist auch schwer für ältere null zu vollziehen, dass sie am Anfang bei einer Instanz können hilfsicher gehen, Schutzfunktion. Wo sie aber da fährt, müssen das eventuell aus der Schutzfunktion, wenn man eine Straffunktion geht. Das ist pervers, also auch nicht so gewollt. Und das ist auch ganz schwer für Richter, für das dann so rüberzubringen. Und viele Junker fanden aber ein Schutzmaßnahme, Placement als Schutzmaßnahme, als Straf. Und da so hinein, ja, du hast da echt ein paar Kommen gelöst. Den Eltern war vielleicht nicht kapabel, das so zu handeln, wie das soll. Sie haben nicht so platziert, in eine kurze Zeit, für dich um an den Griff zu kriegen, für ihm zu gucken, dass du einen normalen Lebensrhythmus kriegst. Und da kriegen den Eltern vielleicht eine Assistenz edukativ und da geht das darum. Aber das ist dann die Schutzfunktion. Aber was für Kant findet, wenn er sein Milieu rausgerabt hat, als seine Schutzmaßnahmen, die meinst du. Aber wenn du aber siehst, dass zwei verschiedene Gesetze, wenn du am Kader... Zwei verschiedene Instanzen. Voilà, zwei verschiedene Instanzen. Sind zwei verschiedene Richterinnen, eine ganz andere Konstellation in sich, da kriegst du an vielen anderen Plätzen, da kriegst du dem Kanten doch an den Eltern vielleicht auch besser vermitteln, noch die Angst der Wäsche geholt. Dann ist es, wenn es dann kommen gelöst ist. Ich fand immer, Prison soll das letzte sein, am Fernement, auch wenn die Jugendprison soll die letzte Maßnahmen sein. Ich bin nicht der gute Mensch, für den ich verschiedene Leute wie gesagt habe. Ich weiß, dass Situationen gehen, wo schlimme Sachen geschehen und da sollen noch die Limite gesetzt sein. Aber auch dann sollen an einem Jugendstrafgesetz die Garantie gelten, wie es dann in einem Strafgesetz ist, die im Moment nicht der Fall sind. Denn der Jurenprison zu Dreiburg hat 2022 notamment für viele Diskussionen gesorgt, nur schlimme Rebellionen, muss ich so, auch chronisch ausgelöscht. Da lasse ich weiter nicht mehr hören. Die hat auch ganz graf wieder von zusammen mit dem Ombudsmann für Kanner Junker Charles Schmidt, dass die Gunnen adaptiert wird, und ich sage, für die Besuch von den Jungen wieder die Infrastruktur nach Konzept. Gaufen eher Rekommendationen der Lurachtung gedrohen? Ja, also, wie gesagt, ich sehe nochmal eine Meinung, Dünnis Heck geht als Jugendprison gehandelt und wir haben Gesetze nicht dafür. Mir gut, das ist ein bisschen mein Problem, dann, dass man neben den zu gehen, es geht gehandelt, wie es gehandelt wird. Aber ich meine, es ist besser gemacht. Also, schon mal rein infrastrukturell, schon eine Equipe, die war da hingucken. Infrastrukturell, die Sachen, die Futti waren, sind entre-temps alle gut gepflegt. Ein von uns in Konstell war ja, wie es möglich ist, dass erstens in kurzer Zeit aber relativ viel Futti gemacht wird, anders dass das nicht so gepflegt wird, wie es soll gepflegt wird. Da ist Lore mit durchgeschärft, entre-temps auch von etwas Futti gemacht wird, kann das mit sehr gepflegt werden, wie das der Fall war. Es waren Maßnahmen auszuschaffen, was geschieht, wann wirklich mal ein Kehr die Jugendlichen ein bisschen flippen, aber wann da ein bisschen Probleme sind. Also Konzept ausgeschafft gehen entre-temps. Mit der Polizei ist das auch intern sind auch Konzepte richtig ausgeschafft gehen, wie wer das kann machen. Aber das kann ich natürlich nicht im Brett trippeln, weil das einfach Schutz ist. Da noch Personal bei. Das war ja auch den anderen Problem. Sie haben entre-temps nicht genug Leute hatten. Sie haben entre-temps Personal gewisselt. Also sie haben entre-temps gewisselt. Ja, also sind also ich sind leider mal klar Konzepte kriegt ihr durchschaut. Verschiedene Leute sind ans Erd gehen, andere Leute sind auch nur im Schaffen kommen. Also Personal im Moment, das klappt dann ja müssen. Wir kriegen ja doch viel immer gesagt, wenn eine Person nicht mal auswärts aus der Reihe aus der Tisch, eine Klepperei tischt den Jungen. Das muss nicht unbedingt eine Klepperei sein, tischt ein ganzer Hickes. Wir waren zwei Stück ohne Negro, richtig ohne Negro. Nicht nur in den Männern, just ein Fräscher dann kam. In Jungen auch gegen den Edukator mal geht, da gehen wir systematisch davon informiert. Die vier Fälle sind noch los, muss ich noch sagen. Sie gehen auch entre-temps viel mehr an Deseskalation, das war ja ihre Post, die wir gemacht haben, haben wir wirklich direkt Police missrufen oder haben wir Deseskalation probiert. Oder so. Sie haben da wirklich viel investiert. Wir werden aber das auch, weil wir haben öffentlich kritisiert, ich meine, da muss ich auch so, wenn etwas nicht so war, wenn es gut gemacht wird, muss ich nicht auch so, wir sind am Gang zu gucken, wie wir auch vielleicht öffentlich Stellung dazu holen, zu denen, was auch changiert wird. Weil ich meine, da muss ich aber dem Direktor, der von uns wirklich eine schlechte Note kriegt, nur ein Bonot gehen. Voilà. Und die hat noch ganz klar verdient, dass noch nicht alles groß ist. Mir besser mehr kann ich immer an aus Fehler lernen, den dann auch den Zweck von der Sache. Du schreibst schon allein durch die Wertier von Möchterhoff, allein durch den Vater, du mehr Platz hast, wird die Situation auch entspannt. Also sie hört sich entspannt, weil du kannst nur Leute trennen, wo vielleicht vier drin nicht so mäßig waren, die vielleicht ein bisschen aber nicht gehockt haben, weil sie vielleicht Komplize waren oder eben just mal nicht Komplize waren, weil vielleicht auch du Alter sind auch später gegangen, also, weil die Jungen, die lauschen die Musik vielleicht gerne relativ hart und den Älteren hört da vielleicht echt gerne und singen, oh, du kannst auch nur wirklich Leute trennen, dass sie muss kein zwei Manns halt sein, wenn es nicht unbedingt erwünscht ist. Da kann auch die am Tele gucken, was du willst. Du siehst ihn ja, dass keine Luxusprison nee, mir ich meine ein Detenu oder ein Condamné, den eine Minimum Lebensqualität hat. Also jeder, der sieht, dass der Club mit, der soll schon mal vielleicht an der Prison ansperren lassen, da merkt dann, dass ein tolle Länge nicht den ganzen Luxus möchte. Weil du kannst nicht raus und durchgehen, wenn du willst. Du kannst nicht raus und aufkommen, wie du willst. Du kannst dann nicht ein Bier aus dem Frigo holen, wie du willst. Du kannst nicht immer kochen, wie du willst. Also, das tut weh. Und alle lang tut das wirklich weh. Also, das, wir sind Gott sei Dank aus dem Zeitalter raus, wo wir Banien und noch für verschiedene Leute vielleicht eins zu gerne hätten. Aber der will nicht vergessen, dass auch Guardian all der mit denen zusammen sind und mit denen zusammen müssen eins gehen. Und da ist es gut von der Lebensqualität für auch die Nähe besser, aber auch für die Geister. Ich meine, auch die haben noch mehr eine Kamera gekriegt, wo man ein B-Moll gesehen hat, wo man gehofft hat, dass es ein bisschen besser geht, als bei den Frauen. Also da soll man klar ein bisschen mehr fahren. Weil da war also konkret? Konkret, also Beispiel, konkret hat man auch gerne ein bisschen mehr Atelier für die Frauen. Und das ist noch immer relativ und traditionalistisch. Und nicht mehr also das ist noch immer relativ traditionalistisch, ja. Weil die Frauen können mehr auch hier Möglichkeiten für Sport zu machen, sind aber noch mehr limitiert. Auch hier Möglichkeiten für gewisse Therapien sind ein bisschen mehr limitiert. Also du hast noch mehr Sputnuhe. Ich weiß, dass dem Dab mal an der Zeit relativ überlang, wie er noch auf der anderen Seite war. Ich hoffe, nicht, dass das nicht ganz vergisst, sondern werde dann noch ein bisschen in der Richtung ausbauen. Minu aus dem Moment nicht einmal was mit Präsent. Soweit ich weiß, es war noch vor kurzem in Do, aber das war auch in der relativ auf der Limit war von der Majorität. Beziehungsweise waren noch eine Situation von vrai Mineuren, da das eine Situation mit lo am Moment als so mal Kind Mineur do wo wirklich Probleme könnte gehen. Ich wollte noch kurz mal darüber über die Frohne ihrer Kompetenzerweiterung schwätzen. Das ist so etwas, was 20 Jahre in Rom kann, ja. Ombudsmann also in der Verfassung verankert. Aber die bleibt dann noch immer bei einer Forderung, wo dann nach keiner Satisfaktion kruter da auch nicht in der staatlichen Verwaltung noch einen Abblick kennt, kriegen auf Privathäuser, wie du zum Beispiel Altersthema, Feuer, vielleicht mit einem Handicap, wie du auch können gucken ja. Zu gehen. Du hast das Spiel so noch nicht gedacht. Aber für was ist das so wichtig für dich? Also wir haben eine Rechtsrekommendation an der Hinsicht gemerkt. Wir haben, wie gesagt, im Legislateur gesagt, was wir da gerne hätten. Schon an der Chambre auch gesagt, kriegt super Idee, Christe. Ja, wenn ich. Wie gesagt, den Herr Fischbach hat damals schon die Extension gefragt. Das ist einfach wichtig. Wie wir gesagt sind, du 21. Genau. Ja. Sind 20 Jahre froh, man hat ganz einfach für eine Reklamation an der Hinsicht kriegen, ganz verzweifelt Leute kriegen. Weil bei dem Altersheimer hat sich so eng Zuchtmediation als viel gesehen, aber wo man so ein, wir könnten weit kommen, wir könnten komplementär sein, wir könnten wirklich ein Plus-Value sein, wir könnten noch den Altersheim helfen. Ne? Also, wir sehen nicht, wie gesagt, das Feindbild, wenn sie so und sie sagen, wir brauchen mehr Personal und machen das oder das, dann sind wir auch dafür sitzen, unterstützen, selbst beim Feuer, vielleicht mit einem Handicap. Wir haben da viele Leute, die so, ja, das ist nicht genug Personal, ich muss um 5 Uhr am Bett. Beziehungsweise wenn ich gerne ein Konzert gucke, gehen aus der Dämmer und zu, die ich gebe aber vielleicht auch gerne Minimum und normal im Leben, wenn was so Rest drauf haben, dass eben nicht genug Leute da, dass sie sagen, du könnt man fangen fahren und drauf leben. Aber wir hatten noch eine Rekommendation gemacht, just für die Feuer für Flüchtlinge. Da habe ich aber nur eine super Relation mit den Leuten, dass ich kann da auch, wenn ich das wirklich froh dass das kein Thema ist. Aber ein Problem ist auch Instanzen, wo Leute in der Tüte sind. Es sind so viele Leute, die in der Tüte sind, wo ich nicht wo ich sie kann hinschicken. Und das ist das, was ich am frustrantesten fand. Das soll nicht, dass ich so ein, ich will super Ombudsmann gehen, und sämtliche Kompetenzen kriegen. Ich fand aber auch, dass man nicht muss an einem kleinen Land 20 verschiedene Ombudsmänner holen. Eine Instanz gibt du gut durch, und wir wissen aber ein bisschen, wie denn es lief, wie man dran hätte können machen. Und so, und ich meine, es gibt nichts Schlimmeres für Leute, die Miese haben und die nicht wissen, wo sie sollen hin. Also der Besuch ist definitiv da. Du wärst nicht froh. Du wärst dat lacht jo von der Mandat sicher noch am Dro schaffen. Am April. Werdet all Chaos so, wo ich da immer nicht mehr kann so, ja. Solange da kennt, am April, eben geht das Mandat da benennen. Und du noch, zurück an den verkotten Beruf, oder? Ich weiß es noch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da stand verschiedene Leute, ich weiß es wirklich noch nicht. Ich gebe da, dass der Dienst, wo ich sicher sehen gern, etwas für mich mit Menschenrechten. Sie hat das, ob das für uns aus mit Prisonier, sie hat das, ob das aus mit Kanner oder Jugendlicher, die Probleme haben oder auch nicht Probleme haben. Sie hat das, und das hat vielleicht verschiedene Leute erstaunen, Victime de Violence, weil ich schon sowohl nur als auch ein Funktion als Ombudsmann wie auch vier drin als auf Kurt, was als auf Kurt auf von denen beisen, matkriegt, wie rückständig wir im Land nach Hause sind, was eine richtige Philosophie der Victimologie ist. Und du hast noch ganz viel Bedarf, ich weiß, dass die Ministerien da schaffen, sowohl das Familienminister, wie das Egalitätsminister, wie auch das Justizminister. Und ich kann mein Perfekt herbeilehnen, ich lehne mein Perfekt ganz gerne bei, dann sind ich da ganz offen an auch nach kleinen Appellern, wenn dann der Ombudsmann an denen Geschichte braucht, wo der am Gange sind und zu schaffen. Wir sind wirklich gefreut, bei verschiedenen Plan d'Action National für Mathe schaffen, den Ombudsmann sind wir da für Mathe schaffen. Das politisch Engagieren, die Wette für die PC, wo wir dann fehlen, hat natürlich den politischen Aspekt ein bisschen bei Eiskulisch an ihrer Funktion, aber als Startups, was der Agenda steht, die nächsten Wahlen, das dauert ja noch ein bisschen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin absolut null Ahnung. Ich kann, es gibt schon keinen Bull, ich weiß nicht, was mich hier feiert. Also das ist nicht absolut prioritär für mich, um zurück an Politik zu gehen. Das ist nicht so, nie so. Ne? Ich meine, es gibt zehn andere Leute, die nie gesagt haben, die dann aber einmal ja gesagt haben. Dafür, ich meine, das lohnt nicht. Das ist nicht viel gesehen, es war auch nicht viel gesehen, dass ich Troll vom Ombudsmann überholen gehe, für eine politische Karriere zu machen. Also ich bin und ich auch, muss nicht sehen. Es kann sein, es muss nicht sein. Hauptsache, ich kann etwas mehr, was mir Spaß macht. So ein Schmerz für die heutige Stunde, Claudia Monti, nach der letzten Woche, eine Politikerin, haben wir nämlich das Woche, nächste Woche, pardon, auf dieser Platz, das CSV-Justizminister Elisabeth Marke, und noch eine kleine Massage für Sie. Ja, wenn ich glaube, mein Jugendschutzgesetz vorbringen und meine Jugendprison vorbringen, wäre ich hier ganz dankbar. Merci für heute und die Leute, merci für die Nullastren. Merci. Adi.